Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 6. Mai 1789. Gestern habe ich deinen letzten Brief mit 88 Laubtalern und 2 Magisterdiplomen erhalten. Das Geldgeschäft ist besorgt und ich freue mich, dass du etwas hast abzahlen können. Nun segne der Himmel dein Auditorium mit bezahlenden Studenten und es wird immer besser auch in Ökonomizis gehen. Dein Magister muss von vorzüglicher Güte sein, da er so teuer ist. Mich hat er in Leipzig, wo man diese Ware doch am teuersten verkaufen soll, nicht mehr gekostet. Ich war fast willens, dein Diplom unter Glas und Rahmen in deine ehemalige Wohnung auf dem Weinberge zu hängen. Was man nicht alles für Insignia und Ornamenta für 44 Taler bekommen kann. Doch ich vergesse, dass ich gegen ein Membrum Docens Academiae mit mehr Respekt von solchen Würden reden sollte. Jetzt bist du wahrscheinlich in Jena und bald, wenn deine Vorlesungen anfangen, auch wie unser einer ein Staatsdiener, der zu bestimmten Zeiten bestimmte Arbeiten verrichten muss. Mich verlangt sehr zu wissen, wie dies dir auf deine bisherige scheinbare Freiheit behagen wird. Doch hoffe ich, sollst du mehr wahre Unabhängigkeit für dein übriges Leben durch eine leidliche Abhängigkeit von etlichen Stunden erkaufen. Dies ist das Einzige, was ich dir bei deiner jetzigen Veränderung zu wünschen habe. Deine Bekanntschaft mit Bürger freut mich. Ich liebe solche Reibungen. Er ist doch immer ein Virtuose in seinem Fache, wenn auch gleich dies Fach selbst beschränkt ist, und ein Wettstreit mit so einem Manne ist immer Gewinn. Biester ist hier, ich habe ihn nur ein paar Augenblicke gesehen und werde erst heute abends mit ihm in Gesellschaft sein. Sein Gesicht ist gescheit, flößt aber kein Zutrauen ein. Ist es vielleicht Täuschung durch das, was man von ihm weiß? Genug, mir schien etwas Ausspürendes in seinem Blicke zu liegen. Ich höre von verschiedenen Seiten, dass du vielleicht jetzt die Mamsell Schmidt holen könntest. Du sollst sehr gut bei ihr stehen, und nun hast du ja auch ein Amt und bestimmte Aussichten. Ist sie nur leidlich, so ist ihr Reichtum doch ein Vorteil, der bei dir doppelt in Anschlag kommt. Ich zweifle, ob du Talent zur häuslichen Glückseligkeit hast, und in diesem Falle würde ich ein liebenswürdiges Geschöpf bedauern, das dich durch inneren Wert reizte, aber doch nicht auf immer fesseln könnte. Die Schmidt ist reich, hübsch und hat eine gewisse Kultur. Wäre es nicht der Mühe wert, zu untersuchen, was dich von ihr entfernt, wenn sie dich gleich nicht unwiderstehlich anzieht? Doch künftig mehr hierüber, wenn du erst in Jena zur Ruhe bist. K.